Wir sind vorsichtig, wenn sich ein Liebhaber zeigt und verbergen ihm langmächtig, dass wir ihm geneigt. Wir sind vorsichtig vor dem entscheidenden Schritt und erkundigen uns genau um sein Konduit. Wir fragen vorsichtig nach, dort und da in der Stadt, ob er Liebschaften, Schulden oder einen Schwips manchmal hat. Na, man erfahrt allerhand und sagt, Freund, es ist nix. Ha, Scheiter, du liebst mich nicht? Na dann, augenblicks, schieß ich mir 3 Kugeln in die Herzkrumm hinein. Was bleibt dann da übrig als nachsichtig sein? Was bleibt dann da übrig als nachsichtig sein? Wir sind vorsichtig, Wochen über der Kasse als Frauen, dass wir's wissen, wann ein heimlicher Geld dort verhauen. Wir sind vorsichtig, geht er allein einmal aus und beobachten ihn, wann er glaubt, wir sind's Haus. Kommt man dann so ganz vorsichtig ihm auf die Schlich, dann schluchzt man, ha, Elender, so täuscht du mich. Doch wird er ganz blass und bietet und schwört, es wird nie mehr geschehen, kniet sich nieder auf die Erd. Na, ans eigene Gewissen ist auch nicht ganz rein. Was bleibt ihm da übrig als nachsichtig sein? Was bleibt ihm schon übrig als nachsichtig sein?